Venga. Gib mir den Beat. Jawohl. Ja. Hey. Hey. Hey Pilatus, wie geht's denn so? Ich sag einfach mal so. Hallo. Ach, übrigens, Mensch, hast du Jesus gesehen? Du weißt doch den, Gottes Sohn, zwischen Ölgötzen stehen. Am Ölberg war's, bei den Oliven, die man Jünger nennt, schliefen, dass keiner pennt, passt auf, hat er geflennt. Hörst du nicht den Mob? Das ist doch dein Job. Kreuzige ihn, fang ihn ab, zapp, zapp, er könnte doch fliehen, vorziehen, hat nen Termin. Das ist kein Mobbing, und auch kein Hobbing, und auch kein Training, sondern bitterer Ernst, dass du ihn entfernst. Oder bist du ein Fan von Jesus wie Stan, aber der war von Anyman? Kreuzige ihn. Jesus, was rede ich da? Jesus, du bist schon tot, einfach nicht mehr da. Hast du hoch gereizt, hast es vergeigt, warst dem Leben zu sehr, zu geneigt. Und jetzt wirst du gefickt, das ist der Clou. Ine, mene, mu, und raus bist du. Hörst du nicht den Mob und Gott sagt nie Stopp? Kreuzige ihn, das Leben ist nur geliehen, denk nicht ans Fliehen, nicht ans Weiterziehen. Trink jetzt den Kelch aus, dann wirst du ans Kreuz, Meuz, genagelt, kein Held, darfst du sein für Geld, hat man dich verraten, haha, ich nehm den nächsten Flieger in die Staaten, ich bin Sieger, das sind meine Ruhmesdaten, ich bin fein raus, kreuzige ihn. Macht weiter so. Oh Mann, jetzt fängt es auch noch an zu pissen. Das ist die Strafe, das ist Gottes Strafe. Ich nehm den nächsten Flieger in die Stadt. Ich bin kein Sieger, das sind keine Ruhmesdaten. Kreuzige ihn, nicht.